Zum ersten Jahrestag der Wahl vom Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVK veröffentlichten am 26. Juni das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuideologische Gruppe eine gemeinsame Erklärung. Sie betonten darin, der Vorsitzende Kim Jong-un würde gemäß den Hinweisen von Kim Il-sung und Kim Jong-il sicher die Wiedervereinigung Koreas verwirklichen und die DIVK in die lichtvolle Zukunft führen.